16 Uhr Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer speziellen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Die Inflation hat eine Menge Proteste hervorgebracht oder auch nicht. Das soll heute das Thema sein, womit wir uns in einer Spezialsendung beschäftigen. Wir haben eine Podiumsdiskussion aufgezeichnet, und zwar im Mehringhof, als es um die Frage heißer Herbst und kalter Winter ging. Und eingeladen waren verschiedene Vertreterinnen von großen Bündnissen oder die lange Erfahrung in Kämpfen gegen Hartz IV und eine Erwerbslosenbewegung haben. Leicht gekürzt. Ihr könnt das heute hier in dieser Sendung hören. Wir hoffen, es ist anregend. Das Ganze ist eine Veranstaltung, die von Teilhabe e.V. organisiert wurde, aber das hört ihr in der Einleitung gleich alles selber. Ich verabschiede mich und wünsche eine interessante Unterhaltung. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Ich begrüße euch recht herzlich zur heutigen Veranstaltung mit dem Titel »Heißer Herbst und kalter Winter«. Eine Auswertung der Proteste gegen Preissteigerungen. Zum Ablauf, es wird hier drei so Frageblöcke geben. Danach dann die öffnen wir für die Diskussion. Und jetzt möchte ich auch die Podiumsgäste vorstellen. Da ist zunächst Marie und Mio von Perspektive Selbstverwaltung. Das ist eine anarchistische Organisation, die sich Mitte 2019 gegründet hat. Sie haben die Sektion Wohngesundheit und Internationalismus und waren auch im Bündnis Umverteilen jetzt. Daneben ist Ines Schwertner von der Kampagne Genug ist genug, Publizistin und Chefredakteurin des Magazins Jakobin. Sie engagiert sich auch in der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Neben mir ist Markus Steiger vom Bündnis Heizung, Brot und Frieden, Journalist, Buchautor, gilt als Wegbereiter des Berliner Rap. Und ist Industriekletterer. Dann Harald Rhein aus Frankfurt am Main, Sozialwissenschaftler, arbeitet im Prekärlab Frankfurt mit, Buchautor zum Beispiel, wenn arme Leute sich nicht mehr fügen. Ja, sehr schön, dass doch so viele gekommen sind heute zu der Veranstaltung Heißer Herbst und kalter Winter. Kalter Winter ist natürlich gleich mal völlig falsch gewesen, weil der Winter alles andere als kalt war, sondern sehr warm. Nicht das Einzige, wo man sich täuschen kann, auch sozusagen das Stichwort des heißen Herbstes war etwas, was sich nicht wirklich ereignet hat. Vielleicht zu Beginn, heißer Herbst ist ein Begriff, der so ein bisschen die Herzen der radikalen Linken höher schlagen lässt. In der Politikwissenschaft hat sich eingebürgert die Bewegung 1969 in Italien, also Massenstreiks und revoltierende Studentinnen und Studenten als eine Phase 1969, also nach 68, als eine Phase des heißen Herbstes zu bezeichnen. Wenn man so ein bisschen nachguckt und googelt, dann hat der Spiegel im Jahr 1983 mal einen Titel gehabt mit dem Begriff heißer Herbst. Da ging es allerdings nicht so sehr um Arbeiterrevolten, Klassenkampf und so weiter und so fort, sondern 83 ging es um die Friedensbewegung, interessanterweise mit eben Hunderttausenden, die nach Bonn gegangen sind. Linksradikale haben sich eher jetzt sozusagen Hoffnung gemacht, dass tatsächlich die Tendenz von Teuerungskrise, Inflation, die Folgen sozusagen der Steigerung des Gaspreises sich tatsächlich dazu führen könnten, dass es so etwas gibt wie einen heißen Herbst, also sprich, dass Demonstrationen zunehmen. Man kann auch daran erinnern, dass niemand Geringeres als unsere Außenministerin Annalena Baerbock von Volksaufständen gewarnt hat. Etwas, was sie natürlich im Sinne der Vermeidung gesagt hat. Linke Kräfte haben da natürlich ein durchaus veritables Interesse daran, dass der sich zuspitzende Kapitalismus mit seinen Krisentendenzen und seiner Tendenz, letzten Endes Umverteilungen von unten nach oben zu organisieren, auch von unten handfest, laut und auch auf der Straße bekämpft wird. Das ist mehr oder weniger ausgeblieben, müssen wir konstatieren. Und wir sind jetzt hier zusammengekommen, um doch mit den Leuten zu diskutieren, warum es denn so nicht zu einem heißen Herbst kam. Es kann ja sozusagen nicht nur am zu warmen Winter gelegen haben. Und es kann vielleicht auch nicht nur an dem viel in den Medien hoch und runter diskutierten Doppelwumms der Regierung, die natürlich auch bemüßigt war, bestimmte soziale Abfederungsmaßnahmen zu lancieren, mehr sozusagen medial zu lancieren, als tatsächlich auch etwas umzusetzen. Dazu werden wir sicherlich was hören. Daran kann es ja nicht gelegen haben. Deswegen machen wir so ein bisschen Ursachenforschung und dazu haben wir einige Leute hier eingeladen, die sich in den letzten Monaten, muss man sagen, in Zirkeln, Organisationen, Bündnissen versucht haben, zu organisieren und tatsächlich ja diesen lauen Herbst etwas heißer zu gestalten. Wir machen drei Fragerunden und ich möchte gleich mal beginnen mit dem ersten Frageblock. Die ersten Fragen wären natürlich, warum ist denn jetzt der heiße Herbst eigentlich ausgeblieben? Haben diese staatlichen Hilfen bewirkt, dass die Proteste ausgeblieben sind? Wenn nicht, warum war die Beteiligung trotzdem so gering? Warum ist es denn nicht gelungen, sozusagen auch normale BürgerInnen für die Proteste zu aktivieren? Warum waren diese Bündnisse nur in der Lage, so auf jeden Fall auch eine Eigenbeobachtung, vielleicht auch eine Fremdbeobachtung, die eigene Szene zu mobilisieren? Und warum ist es nicht gelungen, viele Betroffene der Preissteigerung auf die Straße zu bringen? Dann fange ich mal an. Vielleicht zuerst zu staatlichen Maßnahmen. Also in unserer Einschätzung ist schon so, dass sie eine gewisse befriedende Wirkung hatten. Auch gerade so ein Umschwenken davon, also irgendwie vor allem symbolische Maßnahmen, die nicht nachhaltig sind, die nicht ausreichend sind, die nicht schnell genug kommen, aber trotzdem halt da sind. Und ja auch so Perspektive von einer Gaspreisumlage, wo dann ja auch doll befürchtet wurde, da kommen Proteste und dann auch ein politisches Einlenken hin zu eher Einmalpaketen und so weiter. Und das hat natürlich Konsequenzen und wir würden schon sagen, dass das auch Auswirkungen auf Proteste hatte. Und gleichzeitig, was für uns vielleicht interessanter ist, ja so ein bisschen eine Analyse von dem, was machen wir eigentlich und warum hat das vielleicht nicht so funktioniert, auch unabhängig davon. Und da haben wir so ein paar Thesen bei uns diskutiert. Ich würde euch die mal vorstellen. Ich glaube, das eine ist so ein bisschen, was auch vielen, glaube ich, klar ist. Irgendwie, es passiert eine Krise, es ist Handlungsbedarf da, wir wollen alle reagieren. Und dann fällt uns auf, die Basis fehlt. Das heißt, zu lange nicht in Strukturen, nicht Strukturen aufgebaut, zu wenig da aktiv gewesen, viel zu wenig den Kontakt außerhalb der Szene und außerhalb so des klassischen, vielleicht linken und außerparlamentarischen Mobilisierungsmilieu geschaut und da auch zu wenig Leute erreicht und da einfach nicht verankert sein. Das heißt, da sehen wir auf jeden Fall eine Notwendigkeit von einem Strukturaufbau, sei es so Organisation oder zum Beispiel auch, was jetzt viel passiert ist, auch eine Streikunterstützung und Solidarisierung und gleichzeitig eben auch eigene Strukturen aufbauen. Was uns so zum nächsten Punkt bringt, ist nämlich Demo als Aktionsformat. Wir haben ab September eigentlich angefangen, so Straßenstände zu machen, wo wir erstmal gucken wollten, was ist denn eigentlich los? Also was bewegt die Leute vor allem? Was sind so die Hauptkernpunkte? Was sind die Themen, die gerade besonders drücken oder so? Also so ein bisschen wollten wir durch, wir haben das manchmal militante Umfrage genannt, einfach mal herausfinden, was da überhaupt so passiert. Und da war schon auch ein großer Punkt, als wir auch angefangen haben bei diesen Gesprächen oder auch so bei Kiezständen zu mobilisieren für die Umverteilen-Demo. Nicht nur wir sind frustriert von Demonstrationen, die uns nicht weiterbringen, sondern auch die Leute, die wir damit eigentlich erreichen wollen, die wir mobilisieren wollen. Da müssen wir irgendwie andere Aktionsformen finden, da müssen wir andere Wege finden, weil, also wir glauben da nicht dran oder ganz selten. Wir sehen die Notwendigkeit, aber dass wir uns wirklich viel davon versprechen, nicht so oft. Und das tun dann die Leute, die wir eigentlich dazu einladen wollen, natürlich auch nicht. Und deswegen ist so ein Fazit davon vielleicht auch, wenn ich das schon ankündigen kann, ich mache das einfach mal, auf jeden Fall auch so ein so Streik, ne? Streik ist Thema, in Berlin TVÖD, aber zum Beispiel auch Zahlungsstreik von Wir zahlen nicht, wo es darum geht, Stromrechnung nicht zu bezahlen. Also das ist so eine Sache, das sind andere Aktionsformen, da geht es irgendwie um eine materielle Ebene, die angegangen wird. Und das ist so ein Weg und dann eben der Aufbau von selbstverwalteten Strukturen, den wir so als anderen sehen. Ja, eigentlich kann ich daran perfekt anschließen, weil das die Analyse ist jetzt nicht so weit davon entfernt. Ich würde auch sagen, dass es so eine Reihe von Gründen sind. Ich würde schon sagen, dass diese Entlastungspakete, also auch wenn sie immer nur gerade so viel an Entlastung versprochen haben, wie sein musste, um Proteste zu verhindern, aber dass sie schon eine Rolle gespielt haben, also auch gerade in ihrer verwirrenden Art, ganz kompliziert zu sein, aber irgendwie einen Doppelwumms zu sagen, das ist, war sehr schwer. Habe ich dann gemerkt, sehr schwer mit Leuten darüber ins Gespräch zu bekommen, wovor genau habt ihr Angst und was ist jetzt genau das, was die Bundesregierung macht, ganz, ganz schwer, das zu vermitteln auch und auch daran eine Kritik zu äußern, die sozusagen vermittelbar war. Also das sieht man schon, das ist so eine Herrschaftstechnik, Entlastung nur so weit zu machen, dass Protest unterdrückt wird und gleichzeitig in so tausenden kleinen Schritten das aufzuteilen, dass man gar nicht, dass sie schwerer angreifbar wird. Das hat man, glaube ich, gemerkt, so von Regierungs-, von so herrschenden Seite. Und dann gleichzeitig eben auch, du hast es schon gesagt, so keinen Machtaufbau, keine Organisierung, nicht nur in der radikalen Linken, sondern hat man eben auch gemerkt, auch in der Partei Die Linke, die auch einen heißen Herbst ausgerufen hat und in den Gewerkschaften. Also was wir gesehen haben, ist so eine Parallel und Berlin war dafür absolut symptomatisch. woran sich die Bündnisse aufgeteilt haben. Also wir hatten dann, dazu sagt ja Markus dann gleich noch was, Heizung, Brot und Frieden, dann hatten wir gleichzeitig das Umverteilen-Bündnis und dann wurde noch klar, die großen Brocken, Gewerkschaften und Campact machen diese solidarische Herbstdemo. Und alles innerhalb von einem Monat hat sich Berlin 3 Demos geleistet, überall waren 5000 Leute. So, das heißt, die gesamte Berliner Linke hat sich aufgeteilt in so 3 Demos, manche waren vielleicht bei allen dreien. Also insgesamt, vielleicht hätte man sich irgendwie zusammenraufen können, hätten wir es vielleicht auf 15.000 maximal, glaube ich, hinbekommen. Aber man hat daran eben auch schon gesehen, es gab so leichte strategische Unterschiede, aber im Grunde waren ja die Forderungen alle die gleichen. Das war ja das Frustrierende, dass wir es nicht gepackt haben, zu diesem Bündnisprozess hinzubekommen, das zu einen. In Berlin nicht, in anderen Städten hat das besser funktioniert, aber gleichzeitig auch in Hamburg, die Demo war nicht riesengroß. Das lief alles ungefähr auf diesem gleichen Level von ein paar tausend Leute, immer die gleichen. Und ich glaube, dazu muss man wirklich sagen, dass es seit Jahren oder vielleicht Jahrzehnten so eine krasse Demobilisierung gibt, die man nicht jetzt von einem Tag auf den anderen wieder herstellen kann. Also wo man nicht sagen kann, mit welchem Versprechen auch, wir haben diese Verankerung offensichtlich nicht bei Menschen, keine der jetzt genannten Gruppen, weder die radikale Linke noch die Gewerkschaften noch Parteien, haben eine Verankerung bei Menschen und können sagen, hier, wir gehen zu dem Tag auf die Straße, wir kriegen es auch zusammen hin. Von Generalstreik oder größeren Streiks zum Beispiel wie in Frankreich, wie wir sie jetzt sehen, mal ganz zu schweigen. Also nicht, dass die Probleme nicht ähnliche wären, aber ich glaube, diese Mischung aus stärkerer Entlastung, tatsächlich nicht so starker Neoliberalisierung wie zum Beispiel in Großbritannien, wo auch die Proteste sehr viel größer waren und dann gleichzeitig unsere gesellschaftliche Linke, nenne ich sie jetzt mal, die nicht in der Lage war, zu einem Punkt zu mobilisieren, auf eine Forderung hin zu mobilisieren oder auf einen hin zu fokussieren und gleichzeitig aber eben der viel länger währende und schwierigere Prozess eigentlich, die Organisierung, die wir nicht aufholen konnten in der Kürze der Zeit. Dann habe ich da tatsächlich so ein bisschen eine andere Interpretation der Ereignisse anzubieten und würde da auf einen Punkt eingehen, der uns in unserer Auswertung beschäftigt. Man muss natürlich dazu sagen, klar, der heiße Herbst ist ausgeblieben, überhaupt keine Frage, der Doppelwumms hat gewirkt, also die deutsche Wirtschaftskraft kann sich das leisten, andere Länder können sich das halt in der Form nicht leisten, wie Deutschland den Doppelwumms da auspackt und deshalb sind wir da eben noch einigermaßen verschont geblieben. Auf der anderen Seite sage ich auch, dass das eben nur aufgeschoben ist. Die richtigen Härten werden wahrscheinlich noch kommen und die Nachzahlungen der Gaskosten, die wird im Laufe des Jahres auch bei den Leuten eintrudeln und es wird nochmal richtig Probleme machen. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder vor demselben Problem stehen. Ach du Scheiße, jetzt gibt's also Proteste und diese Proteste werden von rechts unterwandert werden oder von rechts organisiert sein. Und das ist ein Narrativ, das wurde schon sehr früh ausgepackt von der Regierung und das hat auch natürlich verfangen und da muss ich auch sagen, diese Abgrenzungsdiskussionen nach rechts, die haben irrsinnig viel Zeit und Energie gefressen und die haben uns auf unseren Demos auch immer wieder beschäftigt und es gab halt eben auch Anti-Schwurbler, Antifa-Gruppen, die hatten nichts anderes zu tun, als unser Bündnis zu verfolgen und uns also Querfront zu unterstellen. Das war wirklich extrem anstrengend und auch extrem kräftebindend, das muss man auf der einen Seite sagen. Wir sind von unserer Analyse schon auch auf den Punkt gekommen, der heiße Herbst hat stattgefunden, er hat vornehmlich in Ostdeutschland stattgefunden, aber von den Medien eben nicht beachtet. Und da muss man eben auch sagen, da finden rechte Strukturen tatsächlich andere Aktionsformen, von denen sich die Linke dann tatsächlich auch mal eine Scheibe abschneiden könnte. Also da wird eben nicht zu einer Demo aufgerufen von irgendwelchen Bündnissen mit irgendwelchen Fahnen, sondern da heißt es dann ganz einfach nur Cottbus wehrt sich und das Ganze wird von Rechten organisiert, aber da gehen die Leute dann halt eben auch hin, ohne dass da die ganze Zeit irgendwelche Parteifahnen zu sehen sind, sondern dann gibt es Spaziergänge, offene Mikrofone und das würde ich gerne mal sehen, dass sich eine Linke hier in Berlin oder in den Außenbezirken so etwas traut, ein offenes Mikrofon mal zu machen und das durchzudiskutieren mit den Leuten vor Ort und sich das dann auch mal anzuhören und das eben auch entsprechend durchzudiskutieren. Die Kriegsfrage wurde komplett ausgespart bei den meisten dieser Proteste. Man hat sich auf den Rahmen, den die Regierung gesetzt hat, beschränkt. Ja, es geht um bessere Verteilung, Lastenverteilung, aber in Opposition zu gehen zu dieser Kriegspolitik und das eben auch miteinander zu verschränken und einfach auch festzustellen, Kriegszeiten sind Zeiten, in denen Reformen, die arbeitnehmerfeindlich sind, durchgesetzt werden. Das hat keine dieser Bündnisse hingekriegt. Und das ist nämlich die entscheidende Sache. Krisen und Kriegszeiten sind immer sehr, sehr gute Möglichkeiten für das Kapital, Arbeiter, feindliche Positionen durchzudrücken. Und diese Sache müssen wir miteinander verschränken. Wenn ich mir das so anhöre, was bisher am Tisch gesagt wurde, drückt sich für mich eigentlich das aus, was ich glaube, was mit ein Hauptgrund dafür ist, dass es so wenig im Protestbereich gegeben hat, nämlich der desolate Zustand der Linken. Ich glaube, das, was hier an Gründen genannt worden sind, die verhindert haben sollen, dass es zu Protest gekommen ist, das ist mir viel zu sehr an der Oberfläche. Denn überleg doch mal, wer legt denn fest, wann jemand zu protestieren hat? Wir waren offensichtlich der Meinung gewesen, wenn es Lebensmittelpreiserhöhungen gibt, wenn es vielleicht Energiepreiserhöhungen gibt, dann müssen doch die Leute und insbesondere die, die wenig haben, sofort auf die Straße gehen. Aber so ist es natürlich nicht. Das ist auch historisch nachgewiesen, dass es noch nie so ein Verhältnis gegeben hat, sobald es Einschränkungen gibt, dass sofort Leute auf die Straße gehen. So funktioniert es überhaupt nicht. Und gerade bei den Erwerbslosenprotesten wissen wir das ganz genau, dass das so nie funktioniert hat. Deswegen frage ich mich, warum wurde denn so schnell aufgerufen zur Demonstration? Warum haben sich plötzlich so viele Bündnisse zusammengeschlossen? Doch wahrscheinlich auf dem Hintergrund der Angst, dass Rechte möglicherweise da die Führung bei solchen auch kleineren Protesten übernehmen können. Und das ist doch eine ganz, ganz schlechte Grundlage, um sowas wie ein Bündnis aufzubauen. Denn das Resultat ist das, wovor wir jetzt stehen. Wir bauen Bündnisse auf, wir rufen auf zu Kundgebung, zu Demonstration und dann können wir uns eigentlich selber die Hand schütteln, weil wir alle kennen, die auf der Demonstration gewesen sind. Das heißt, wir haben niemanden und nichts mobilisieren können, insbesondere nicht den Teil der Bevölkerung, wo wir der Meinung sind, dass die eigentlich am meisten unter der Krise leiden müssten. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Entlastungspaket schuld daran gewesen ist, dass so wenige demonstriert haben. Innerhalb der Armutsbevölkerung war das ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen, diese 200 Euro, die es gegeben hat. Die wurden gerne genommen, aber hätte sie nicht gegeben, wären die Leute auch nicht auf die Straße gegangen. Und auch die Kriegsfrage, glaube ich, nicht als entscheidenden Faktor dafür, dass Leute nicht auf die Straße in größerem Maße gegangen sind, wie wir uns das gerne vorgestellt haben. Das kann ich für Frankfurt zum Beispiel überhaupt nicht so sehen. Und ich glaube, dass das Hauptproblem darin auch zu sehen ist, dass innerhalb der linken Bewegung, innerhalb der linken Gruppen eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren ein Durchwurschteln vorhanden ist. Also man springt von einer Aktion zur nächsten, da ist wieder was passiert, da müssen wir was machen, da muss sofort ein Flugblatt gemacht werden, da muss eine Versammlung geben, da muss ein Bündnis geschlossen und schon kommen ein paar Leute auf die Straße und dann kommt wieder das nächste Problem, wo wir auch schon wieder hochspringen müssen und was unternehmen müssen. Und da wird nicht mehr reflektiert, da wird nicht mehr nachgedacht, ob vielleicht der Ansatz, dieser gesamte Ansatz möglicherweise falsch sein kann. Ich finde, die zentrale Frage, die man stellen müsste, und da werde ich vorhin nachher bei der letzten Frage auch versuchen, eine Antwort drauf zu geben, ist die, warum eigentlich keine breiteren Bevölkerungskreise aus der Armutsbevölkerung diese Proteste mitgetragen haben. Danke. Jetzt kommen wir zur zweiten Fragerunde. Und zwar, haben die Schwierigkeiten, eine klare Position zum Krieg zu haben, sich negativ auf die Mobilisierung ausgewirkt? Warum hat die Mobilisierung anfangs bei den Rechten besser funktioniert als bei den Linken? Genau, ich glaube, zu der zweiten Frage, damit fange ich mal an, mit denen, warum hat es bei den Rechten besser geklappt? Da haben ja auch schon einige was zu gesagt. Genau, es gab, Steiger, du hast gesagt, es gab vielleicht einen heißen Herbst im Osten. Da hat man aber auch einfach gesehen, es gibt Strukturen, auf denen bauen die auf, die führen sie weiter. Und ist es vielleicht auch schwer, überhaupt davon zu sprechen, dass Preissteigerungsproteste waren. Also wenn man sich anguckt in Frankfurt-Oder, da sind ja 2000, 3000 Leute jeden Montag auf die Straße gegangen im September letzten Jahres. Das war einfach nur eine Fortsetzung der Corona-Proteste. Das waren die gleichen Frankfurter Freigeister, die vorher demonstriert haben und auch mit Forderungen, die oft ja gar nichts mit den realen Lebenserfahrungen zu tun hatten oder mit den Preissteigerungen konkret. Also es waren Sachen wie Nord Stream 2 öffnen oder Nord Stream 3 bauen oder ähnliche tolle Forderungen. Ich glaube, da sieht man aber, es gab sozusagen eine Bewegung, die von rechts unterwandert war oder mit Rechten verbunden war, die auf die aufgebaut werden konnte. Und das haben wir halt nicht. Dieses Momentum haben wir gerade nicht. Es gibt die Klimabewegung, die irgendwie was hermacht, aber sonst gibt es das gerade nicht, wo wir aufbauen können. Zu der ersten Frage, inwiefern ist es eine Schwierigkeit, für uns gewesen, dass wir vielleicht keine klare Positionierung zum Krieg gefunden haben. Darauf vielleicht zwei Antworten. Das erste, für wen ist diese Frage überhaupt relevant? Also Harald, du hast es gerade schon angesprochen. Ist es eine Frage, die für Armutsbetroffene relevant ist? Da gibt es eigentlich Studien zu, die sagen, dass es relativ unwichtig ist, also dass es nicht so viel Rolle spielt im Gegensatz zu den realen Lebenserwartungen. Und auch innerhalb der Linken ist es vielleicht eine Frage, das will ich nicht wertend sagen, aber ich glaube, da gibt es auch einen Generationsunterschied einfach. Muss man einfach so feststellen. Also in der älteren Linken gibt es, glaube ich, noch viel Auseinandersetzung mit Außenpolitik. In der jüngeren Linken spielen innenpolitische Themen, spielen andere Themen einfach viel mehr eine Rolle. Und ich glaube, da gibt es sozusagen einfach die Unterschiede. Andererseits würde ich aber auch sagen, es gibt ja auch Positionen zum Krieg, auf die wir uns, glaube ich, alle einigen können, auf die wir uns auch vielleicht alle geeinigt haben, die aber nicht im Vordergrund stehen. Also Sachen wie, dass wir gegen die deutsche Aufrüstung sind, gegen dieses Aufrüsten der Bundeswehr, was wirklich niemandem was bringt, was wie die NATO auch nicht stärker macht in dem Übergewicht, was wirklich einfach nur rumreitet auf sozialen Aspekten hier vor Ort oder auf der Solidarität mit Geflüchteten aus Russland, aus der Ukraine, auf der Solidarität mit der Friedensbewegung in Belarus und in Russland. Das sind ja alles Punkte, auf die man sich eigentlich einigen kann. Vielleicht sind die Unterschiede da teilweise auch zu viel in den Vordergrund gerückt worden. Andererseits würde ich aber auch sagen, es gab ja Gruppen, die sich klar zum Krieg bezogen haben, die haben es auch nicht geschafft, die Leute zu mobilisieren. Also ich finde, die unterschiedlichen Bündnisse hatten ja unterschiedliche Ansätze und in sich ja vielleicht, also Umverteilen hat sich dazu nicht positioniert, aber andere Bündnisse hatten dazu ja Positionen zum Ukraine-Krieg. Und die haben es auch nicht geschafft, wirklich die Basis zu erreichen. Deswegen weiß ich nicht, ob das sozusagen der Punkt ist. Ja, ich würde auch erst was zu den Rechten sagen und auch Markus antworten, weil ich auch viele rechte Proteste angeguckt habe, untersucht habe, war viel in Gera, weil Gera war so ein Hotspot, sowohl schon der Corona-Proteste als jetzt auch der rechten Proteste. Jeden Montag 10.000 Leute. Das ist einfach ein Fünftel von Gera, war dann immer auf der Straße, so, das muss man sich so vorstellen. Sehr gespenstisch auf eine Art, aber dann auch irgendwie banal, wenn man dann da ist, weil tatsächlich, es ist so ein Spaziergang, es waren ganz viele Russland-Fahren immer und eigentlich die Hauptforderung tatsächlich neben Nord Stream waren, es ging immer gegen die Grünen, das ist der Hauptfeind, und keine deutschen Waffen liefern. Insofern, das waren die Hauptmobilisierungs-, es war eigentlich kein Sozialprotest. Also es war eigentlich wenig von Entlastungspaketen oder sonst was da die Sprache. Das heißt, die haben komplett darauf gesetzt und man muss eben auch sagen, und das hast du ja auch eben schon gesagt, dies war auch nicht erfolgreich. Also das war nur so lange erfolgreich, ein paar Monate, hat sich dann aber auch nicht bis zu dem Winter gezogen und auch die Rechten diskutieren das so, dass sie das auch als Misserfolg jetzt zählen. Das hilft uns jetzt erstmal gar nicht, aber ich glaube, das muss man mit sehen, wenn man das im Gesamt betrachtet. Dass auch diese Fokussierung, die haben das wirklich sehr, sehr stark auf den Krieg eben gemacht und sehr, sehr stark gegen die Grünen, was ich erstmal auch klug finde, also ich will das jetzt nicht werten, aber ihr wisst, wie ich meine, dass auch das irgendwann nicht mehr mobilisiert hat. Also die sind dann auch darunter gegangen von 10.000 jeden Montag und dann 5.000 und als ich dann später da war, waren auch nur noch 2.000 da. Das ist immer noch sehr, sehr viel, aber das hat trotzdem auch abgenommen an Mobilisierungsfähigkeit und ich glaube, daran sieht man insgesamt vielleicht so eine gesellschaftliche Stimmung, die jetzt nicht gerade dahin tendierte, auch bei der Rechten nicht und auch die Kriegsfrage nicht. Jetzt wiederum, finde ich, ist eine andere Lage. Es hat sich einfach noch was verändert. Und wir wissen, ich muss jetzt hier den Elefanten im Raum ansprechen, ich meine, wir wissen es jetzt alle, dass auf der Linken auch die Friedensbewegung, du hast es auch schon gesagt, von älteren Genossinnen und Genossen stärker geprägt ist. Ich hatte das auf vielen Podien, bei vielen Gesprächen wirklich auch, dass die Klimabewegung uns als Genug ist genug immer vorgehalten hat, ihr macht keine Klimaforderungen. Und wenn ich auf anderen Podien war, wo eher ältere Genossinnen waren, dann war immer, ihr habt keine Kriegsforderungen dabei. Und so war es exakt gespalten an dieser Frage. Wir haben uns am Anfang entschieden, strategisch Sozialprotest zu machen, bestimmte Forderungen und Streiks und Arbeitskämpfe strategisch zu positionieren. Und es war eigentlich immer so, dass es wirklich auf ganz unterschiedlichen Podien war, das spiegelverkehrt. Und ich habe mich nicht in der Lage gesehen, und das muss man auch so selbstkritisch sagen, das zu vermitteln. Also sowohl die Position zu vermitteln, die Position zur Waffenlieferung zu vermitteln, die auch einmal komplett gespalten war auf verschiedenen Treffen, Podien, Gesprächen, wo wir waren. Und das muss man, glaube ich, anerkennen, dass in entscheidenden Fragen da auch die Linke gespalten ist und dass so eine Figur wie Sarah Wagenknecht, und wir wussten es alle von Anfang an, wenn sie aufruft, dann kommen die Leute und sie werden jetzt vielleicht auch nächsten Samstag kommen, aber es ist nicht klar, wer da noch mit dazukommt. Es ist nach rechts offen. Ich weiß, Steiger wird jetzt sagen, er geht da hin und verprügelt die alle, alles gut. Aber wir wissen es nicht. Ich glaube nicht, dass die das unter Kontrolle haben. Und ich wünschte mir, es gäbe eine Position und eine vermittelnde Kraft sozusagen, die Sozialproteste und Proteste gegen Militarisierung und Krieg zusammenbringt. Ich sage ganz selbstkritisch, dass wir dazu als Bündnis, die viele Ortsgruppen haben und auch im Osten hatten, die alle froh waren, dass es einen Banner gibt, unter dem man Sozialproteste machen kann, auch gegen die Rechten, die gesagt haben, wir sind froh, dass wir nach Jahren von Defensivkämpfen was Positives machen können. Wir können Streiksolidarität machen. Wir gehen jetzt endlich mal nach vorne. Wir machen nicht nur irgendwas gegen Nazis, sondern wir machen jetzt mal was anderes. Das war unser Hauptfokus und wir wären nicht in der Lage gewesen, diese Position zu vermitteln, muss man so sagen. Und jetzt sind wir aber in einer anderen Situation. Jetzt steht die Kriegsfrage wieder anders im Raum durch eine Eskalation. Und jetzt sehen wir, was passiert. Am 24. gibt es eine Friedensdemo und am 25. wird es eine geben. Ich bin ein bisschen besorgt, was das angeht, wie das wird tatsächlich. Ich glaube aber auch, und das hat Markus auch gesagt, dass es jetzt eben in so eine andere Phase kommt und dass auch da wir uns diese strategische Frage nochmal neu stellen müssen. Aber ich gucke erstmal eher besorgt auf den 25., aber ich bin gespannt, wie ihr das einschätzt. Also wenn ich das jetzt so höre und jetzt auch die Position zu meiner Linken, dass viele Leute diese Kriegsfrage überhaupt nicht beschäftigt, dann kann das natürlich auch sein. Vielleicht bin ich da auch auf dem Holzweg. Ich denke, dass wir uns in Opposition zu dieser Regierung begeben müssen und das entscheidet sich eben auch ganz hart an dieser Kriegsfrage. Und eine unserer erfolgreicheren Kundgebungen, das war auch die erste, die haben wir vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen abgehalten und wir haben es auch mit Absicht gemacht, weil es einfach billig ist, immer nur zu sagen, die sozialen Härten werden von der FDP verbrochen. Nein, das ist auch der Bundeswirtschaftsminister, das ist auch die Außenministerin und es ist auch dieser Kriegskurs, der dazu dient, den Leuten nahezulegen, in ihrer patriotischen Pflicht doch bitte schön den Gürtel enger zu schnallen. Und da werden einige soziale Härten eben auch durchgesetzt, da wird das Streikrecht angegriffen, da wird die Meinungsfreiheit angegriffen und ich finde, da sollten wir auch eindeutig Position beziehen. Und ich würde mich über eine revolutionärere Positionierung einfach auch freuen, indem wir einfach sagen, diesen Krieg der herrschenden Klasse unterstützen wir nicht. Wir haben keine Vaterländer, die wir verteidigen müssen. Wir müssen uns nicht auf irgendeine Seite stellen, sei es jetzt für diesen Putinismus, der sich einen Platz in dieser Weltordnung erkämpfen möchte, wie die AfD in Groß, der sich halt einfach nur als Nationalstaat benachteiligt sieht in dieser amerikanischen Weltordnung. Aber ich stelle mich auch nicht hin für dieses amerikanische Imperium. Wir als Arbeiterinnen und Arbeiter haben darin nichts verloren. Das Proletariat hat kein Vaterland. Das ist jetzt sehr pathetisch, das tut mir leid. Also ich bin auch der Meinung, dass die rechte Mobilisierung hauptsächlich im Osten Deutschlands ein bisschen mehr gebracht hat als die linke Mobilisierung hier im Westen. Aber auch da gibt es mittlerweile ähnliche Probleme, dass die Demonstrationen zwar immer noch regelmäßig laufen, stattfinden, aber sie werden auch immer von weniger Personen besucht. Und ich glaube, dass die Tradition, die es im Osten von Deutschland gibt, die sich manifestiert in Demonstrationen wie Pegida oder auch Teile der Anti-Corona-Demonstration, dass da ganz gut dann zurückgegriffen werden konnte, dass der Personenkreis, der da auf die Straße gegangen ist, ich mal davon ausgehe, dass es in etwa der gleiche Personenkreis war, der auch schon früher zu ähnlichen Geschichten von Rechten auf die Straße gegangen ist. Und man muss natürlich einen Punkt ganz klar auch sehen, also zumindest das, was ich weiß und das, was ich selber auch erlebt oder mitbekommen habe im Osten, ist, dass der Personenkreis, der da auf die Straße geht, hat mit der Armutsbevölkerung meines Erachtens überhaupt nichts zu tun, sondern da finden wir in der Hauptsache Mittelstand, Handwerker und Selbstständige. Das sind auch die, die dann bei den Kundgebungen auf den Demonstrationen reden. Also da ist nochmal ein ganz anderes Interesse, eine ganz andere Interessenslage da, als das, was wir uns jetzt als Linke vorstellen, wer eigentlich demonstrieren sollte und wer hier für eine Umwälzung auf die Straße gehen sollte. Ein zweites, ich habe darüber nachgedacht, diese ganze Auseinandersetzung über den Krieg in der Ukraine. Was wäre denn eigentlich eine linksradikale Position zum Krieg? Die gibt es nicht. Es gibt sehr viele unterschiedliche Auffassungen und Positionen. Und das Problem ist, wenn diese aufeinanderprallen, meistens nicht sehr unschön enden. Das heißt, es ist kaum möglich, so zu diskutieren, dass ich meine Position, die ich dazu vielleicht habe, auch mal selber in Frage stelle, um zu gucken, ob die wirklich dadurch, dass ich sie mit der Position jemand anderem vergleiche, an Qualität gewinnt oder verliert. Also dieses Problem, was wir in der Linken haben, dass wir gar nicht mehr diskutieren können, dass egal welches Thema, also es immer Auseinandersetzungen gibt, die meistens zu keinem gemeinsamen Konsens und zu einer gemeinsamen Position kommen lassen, das finde ich ein ganz zentraler Punkt, dass wir es schaffen, hier wirklich eine Diskussion stattfinden zu lassen, wo die Kriegsfrage nicht wie bei der Corona-Frage durch eine Prügelei beendet wird. Ja, Harald, jetzt noch eine extra Frage an dich. Wie fällt der Vergleich mit den Protesten gegen die Einführung von Hartz IV aus? Warum wurde die Debatte um das Bürgergeld bei den Herbstprotesten fast immer ausgeklammert? Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt als Bündnis zu einer Demonstration oder zu einer Kundgebung aufrufe, dass da, wenn ich mir die Forderungen anschaue, fast keine Forderungen im Zusammenhang mit der Armutsbevölkerung zu finden sind. Denn, das wissen ja mittlerweile alle, Bürgergeld ist ab 1. Januar hier eingeführt worden. Also mir ist keine Forderung bekannt, die sich gegen das Bürgergeld, obwohl alle wissen, dass das Bürgergeld nur eine andere Begrifflichkeit für das alte Hartz-IV-Konzept ist, dass dieses überhaupt nicht in den Forderungen auftaucht. Da denke ich immer, ja offensichtlich möchte man auch gar nicht, dass Armutsbetroffene mit auf solche Demonstrationen gehen. Und im Vergleich dazu, ich habe ja die Erwerbslosenproteste, die zwischen 1998 und 2004 stattgefunden haben, selber auch mitorganisiert zum Teil. Und wir hatten da drei verschiedene Formen, die eigentlich so Glanzstücke des Sozialprotestes sind. Nämlich einmal, dass wir gesagt haben, jetzt reicht es uns. So eine ähnliche Situation haben wir jetzt auch, dass gesagt wird, jetzt muss aber was passieren. Das haben wir damals auch nach vielen Jahren des Sozialstaatsregimes gegen Erwerbslose gesagt. Also jetzt müssen wir einfach mal aufrufen für Demonstrationen. Deswegen gab es Demonstrationen dann immer am Anfang des Monats, wenn die neuen Arbeitslosenzahlen rausgekommen sind. Das haben die Erwerbslosengruppen selber organisiert und das hat zum Teil ganz gut geklappt. Wir hatten in Spitzenzeiten etwa 40.000 Leute, natürlich viel, viel zu wenig im Vergleich zu dem, wie viel Arbeitslose es zu dem Zeitpunkt gegeben haben. Ein zweiter Ansatz war der gewesen, dass wir zu einer zentralen Demonstration in Berlin, was jetzt auch nichts Neues ist, aufgerufen haben, dass wir aber überraschenderweise mit 100.000 da aufgeschlagen sind. Und das gelang nur, weil wir innerhalb der Gewerkschaften es geschafft haben, dass untere und mittlere Glieder da mit organisiert haben, obwohl die DGB-Führung sich dagegen ausgesprochen hat. Und nur die dritte Form des Protestes war der originäre Massenprotest eigentlich gewesen, dass einfach Leute ein Wägelchen nehmen, dann in Magdeburg sich auf den Platz stellen und anfangen, etwas zu erzählen über Hartz IV. Und dass sich das dann, und so hätte man es natürlich auch immer gerne gehabt, dann von Woche zu Woche vermehrt hat, bis eben dann 200.000 Leute auch auf der Straße gewesen sind. Also das gibt es natürlich heute nicht. Es war eine Ein-Punkt-Bewegung, kann man sagen, gegen Hartz IV. Die zentrale Forderung war ja auch weg mit Hartz IV gewesen. Jetzt haben wir Teuerungsraten im Bereich Energie und im Bereich der Lebenshaltungskosten, trifft die gesamte Bevölkerung. Und die Frage, warum jetzt Erwerbslose und Arme mit auf die Straße gehen, ist eigentlich ganz einfach zu erklären, meines Erachtens. Es ist einmal eine Strategie, die von Staatsseite ausgeht, also eine sozialstaatliche Strategie, die sagt oder die macht es so, dass die Armutsbevölkerung selbst nochmal unterteilt wird in verschiedene Gruppen. Also wir haben das Arbeitslosengeld 1, wir haben jetzt das Bürgergeld, wir haben die Grundsicherung für im Alter und für Erwerbstätige. Wir haben quasi eine Neuausrichtung jetzt mit dem Bürgergeld, dass all die, die erstmals Bürgergeld beziehen, dass die gewisse Privilegien bekommen. Wir haben die Migranten, die zum Teil über das Asylbewerberleistungsgesetz mit viel weniger Geld abgespeist werden. Also wir haben sehr viele einzelne Gruppen von armen Menschen, die schon mal in sich auch gespalten sind. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Deswegen war nämlich der Erfolg, den wir mit den 200.000 in 2004 hauptsächlich im Osten Deutschlands gehabt hatten, lag daran, dass dieses Bündnis von den Armen natürlich auch so aufgebaut gewesen ist, dass ein Teil dieses Personenkreises deswegen auf die Straße gegangen sind, weil sie gesagt haben, wir haben 10, 20 Jahre gearbeitet und sollen jetzt auf das gleiche Niveau gesetzt werden, wie der Personenkreis, der noch nie gearbeitet hat. Also dieses Argument, das hat erstmal dazu geführt, dass Leute zwar zusammen demonstriert haben, weil sie beide Gruppen gegen Hartz IV gewesen sind, aber es hatte keine Perspektive, wie das Ganze weitergeführt werden kann, und deswegen ist das natürlich auch in sich selbst zusammengebrochen. Also ich meine, da muss noch einiges gemacht werden. Und ich glaube, dass Armutsproteste auch so ablaufen, dass die Leute gucken sich das genau an, was da passiert. Aber der Armutsprotest an sich, der läuft natürlich vollkommen anders ab. Wenn ich jetzt in der Situation Energiekosten auf mich zukommen, dann weiß ich natürlich genau, ich kann einen Großteil dieser Kosten über das Jobcenter ausgleichen lassen. Bei Stromkosten wird es wahrscheinlich Auseinandersetzungen geben mit dem Jobcenter, und bei Lebensmittelkosten wird es so aussehen, dass ich einfach meinen Background oder meine Community stärker beanspruche und gucke, wo sind die billigsten Preise, wo kriege ich das Zeug, was ich benötige für das wenige Geld, was mir zur Verfügung steht, trotzdem auf einem Niveau, wie ich es eben benötige, zusammen. Das heißt also, diese individuelle Art und Weise des Widerstandes und des Protestes, sich zu verstellen, bestimmte Dinge nicht zu sagen, bestimmte Sachen dem Jobcenter nicht mitzuteilen, irgendwo zu arbeiten nach dem Prinzip legal, illegal, scheißegal, ist in der Armutsbevölkerung hat eine ganz andere Begrifflichkeit bekommen als bei uns als Autonome, als wir so noch mit auf die Straße gegangen sind. Also sie wissen ganz genau, dass sie nur dann überleben können, wenn eben halblegal oder illegale Geschichten stattfinden, um die eigene Lebenssituation zumindest auf dem Niveau zu halten, auf dem sie sich befinden. Deswegen glaube ich, dass ein Problem der Linken, ich sage jetzt mal die Linke, obwohl ich das Wort an sich auch nicht so dolle finde, aber das Problem liegt, glaube ich, dass es keinen Zugang zur Armutsbevölkerung gibt. Es gibt keinen Zugang, wie man quasi Arme in die eigenen sozialen Zusammenhänge mit einbinden könnte oder wie man in die sozialen Zusammenhänge der armen Bevölkerung hineinkommt. Da gibt es keinen Ansatz, und deswegen mobilisiert, und letztendlich sind es immer wieder die gleichen Leute, die dann auf der Straße sind. Okay, danke. Harald, das ist natürlich aber letzten Endes eine relativ frustrierende Diagnose, die du stellst. Dann wäre ja, und wir bewegen uns jetzt in Richtung Ausblick, ne? Also Perspektive, das ist sozusagen der dritte Block. Also die Frage wäre dann, würdest du sagen, dass im Moment denn überhaupt nichts geht, Harald? Also dass sozusagen alles vergebliche Liebesmüh ist, um es mal so salopp zu formulieren? Weil das wäre ja so ein bisschen das Ergebnis, auch was du schilderst, also dass im Grunde die Leute versuchen, irgendwie nochmal ihre Nischen, sei es legal oder extra legal, oder sei es irgendwie, dass sie dann eben den Weg des juristischen Klagens und so weiter, das ist ja nicht die Ebene des Protests auf der Straße, ja, wählen. Das sind ja im Grunde dann alles Dinge, die auch eher eine Schwierigkeit darstellen. Ja, also ich habe jetzt deine Darstellung so verstanden, dass du im Grunde darlegst, wie es nicht zu einem heißen Herbst kam, aber wie auch sozusagen objektive Schranken gegeben sind, dass es auch in Zukunft nicht wirklich zum heißen Herbst kommt. Habe ich dich richtig verstanden oder habe ich dich zu pessimistisch gehört? Also nochmal als eine kleine Nachfrage an dich. Vielleicht kannst du dir da nochmal was dazu überlegen, weil deine Erfahrungen sind ja wichtig, auch aus der Bewegung Hartz IV und von Arbeitslosen-Inis und so weiter und so fort. Nochmal eine Frage irgendwie zu euch beiden, Mio und Marie. Ihr habt die Klimabewegung angesprochen. Da wäre tatsächlich die Frage, gäbe es die Möglichkeit, also weil ihr auch sehr stark sozusagen das Generationelle betont habt, ja, also viele junge Leute sind zum Beispiel nach Lützerath gegangen, haben da nicht nur Repressionserfahrungen gemacht, sondern haben sicherlich auch die Erfahrung gemacht von sehr viel positiver Dynamik, organisierende Kraft und so weiter und so fort. Könnt ihr euch vorstellen, dass jüngere Leute im Grunde das an Erfahrung auch einspeisen könnten in solche Organisationen oder auch in so zukünftige Bewegungen, ja? Und dann auch bei euch die Frage, muss es bei dem großen Generationenbruch, sozusagen die Alten, ja, hängen dem Frieden nach, na, also jetzt mal so blöd gesagt, die Jungen sind auf Klima, muss es dabei bleiben oder gäbe es da irgendwie eine Möglichkeit, unterschiedliche Bewegungen, die vielleicht getrennt verlaufen, zusammenzubringen? Also das vielleicht nochmal so als zusätzliche Frage zu dem, wie weiter. Ines, bei dir hatte ich so ein bisschen noch die Frage, hatte ich den Eindruck, dass der Bündnisprozess, du hast es so betont, sehr stark natürlich Themen ausklammert. Ja, also die Kriegsfrage ausklammert, hast du geschildert. Ganz konkret, wie verhaltet ihr euch jetzt zum 24., zum 25.? Gibt es da eine Mobilisierung, gibt es einen Aufruf dazu? Es ist eine große Manifestation, ja, also das ist, glaube ich, schon irgendwie auch zumindest interessant, ja, weil es geht bei Sozialprotesten natürlich auch um, ganz blöd gesagt mal, die Kategorie der Masse, ja, der kritischen Masse. Ja, also das nochmal das Verhältnis, was habt ihr da für einen Begriff dazu? Und Markus Steiger, du wirst, vielleicht habe ich ja jetzt mitbekommen, als Ordner, als tatkräftiger Ordner am 25. auftauchen. Die Friedensfrage, Friedensdemos sind ja erstmal keine Klassenkampffragen. Ja, also du hast jetzt sozusagen ein Plädoyer gehalten, auch die Arbeiterklasse hat kein Vaterland. Das ist natürlich klar, könnte man auf die alte Tradition des Leninismus verweisen, des Bolschewismus und so weiter und so fort, aber auch generell der Arbeiterbewegung. Auch im Anarchismus ist natürlich der Gedanke stark. Aber wie passt im Grunde eine klassenkämpferische Position zu der doch relativ breiten Friedensposition und gerade auch zu der alles andere als klassenkämpferischen Position von Sarah Wagenknecht, die ja eigentlich die Fragen von Ausbeutung und Klassenkampf gegenüber einem, ich würde es mal sagen, mittelständischen Projekt, ja, ich würde es ein sozialdemokratisches, mittelständisches Projekt nennen, eigentlich so hintanstellt. Ja, also ich sehe da einen Widerspruch. Ja, also vielleicht können wir darüber noch reden und dann machen wir so eine Abschlussrunde und dann soll ja natürlich auch das Publikum diskutieren und streiten und ich fange mal an. Also die Frage war jetzt sowohl zu Perspektive, wie geht's weiter, mal der Klimabezug, den wir wahrscheinlich nur teilweise beantworten können, weil ich glaube, wir wollen und können beide nicht für so die Klimabewegung sprechen. Das ist nicht so der Bereich, in dem wir organisiert sind, aber eher über Berührungspunkte. Vielleicht erstmal so gesamt die Perspektive. Ich glaube, für uns, wir wollen weitermachen, klar. Wir wollen mit hoffen, dass viele andere das auch wollen. Wir sehen auch, dass ganz viele Projekte passieren von Organisationen, die wir total gut finden, die wir unterstützen wollen und für uns sind so konkrete Sachen eigentlich, die so auf zwei Säulen basieren werden in nächster Zeit. Das ist zum einen der Streik in Betrieben, aber auch der Streik zu Hause. Bei uns in der Organisation sind einige Leute, die auch beim TVÖD selbst streiken, die versuchen wir zu unterstützen und uns da einzubringen und sind da aber auch total, wir haben das Gefühl, viele andere Organisationen machen da sehr viel, sehr gut und da sind wir ganz dankbar drum. Und das andere ist so der Selbstverwaltungsteil, wo es eher darum geht, eigene Strukturen aufzubauen. Da sind wir auch schon länger dran. Also das geht dann um Kiezversammlungen, die wir unterstützen, die wir teilweise mit initiiert haben oder auch die Mieterinnengewerkschaft. Und vor allem zu dem ersten Teil, der so ein bisschen Streik und aber auch Selbstverwaltung zusammenbringen soll, haben wir uns auch an der Kampagne Wir zahlen nicht beteiligt. Dazu willst du was sagen? Willst du das jetzt schon tun? Wir haben ja festgestellt, uns fehlt es an Basis, uns fehlt es daran, vielleicht auch Kampfmittel zu entwickeln, die nicht einfach nur heißen, komm, wir gehen jetzt noch auf die Straße und dann gucken, was passiert und stellen ein paar Forderungen, sondern wirklich Sachen zu entwickeln, die irgendwie ansetzen bei einer materiellen Frage und die direkt Druck ausüben und die tatsächlich auch die Klimabewegung verbinden mit der sozialen Frage. Das ist auf jeden Fall auch ein Anspruch, den wir haben. Und deswegen haben wir mit anderen Gruppen zusammen, wir zahlen nicht, ins Leben gerufen. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Wir wollen gemeinsam die Stromrechnung bestreiten. Wir wollen dem Vorbild Don't Pay UK folgen. Die haben es geschafft, 250.000 Leute zusammenzubringen, die gemeinsam die Stromrechnung nicht mehr zahlen, weil es einfach zu teuer ist. Dafür haben wir vor 2, 3 Wochen angefangen, führen auch viele Straßengespräche, sind tatsächlich auch schon mit Ortsgruppen in Kiel, Darmstadt, Köln, Jena, Halle, ein paar Orten vertreten auf jeden Fall. Da ist das Ziel wirklich mit so ganz einfachen Mitteln, dem Streik, das aber von der Arbeitswelt praktisch in die Konsumwelt zu bringen, durchzusetzen, dass wir einerseits günstigen Strom, also wir haben 4 Forderungen, günstigen Strom, ökologischen Strom und die Vergesellschaft mit Energiekonzerne und natürlich das Verbot von Stromsperren, weil das betrifft jetzt schon echt viele Leute und ist absolute Schweinerei. Dagegen wollen wir in den nächsten Monaten weiter vorgehen und ihr findet hinten noch Flyer und guckt gerne auf die Website und schließt euch dem Streik an. Wir brauchen auf jeden Fall noch tatkräftige Unterstützung. Vielleicht sage ich noch ganz kurz was dazu, weil du hattest ja gefragt, inwieweit auch so Austausch mit der Klimabewegung zum Beispiel. Jetzt gerade ist ja schon hier in der Debatte so ein bisschen dahingerückt, also gar nicht so sehr diese Frage von, wie wichtig ist der Krieg in den Preissteigerungsprotesten, wie wichtig ist die eigentlich noch und wie wird das diskutiert? Und ich glaube, so klimapolitische, Klimagerechtigkeitsziele und sozialpolitische Fragen zusammen zu denken, das passiert total und das funktioniert auch sehr gut, finde ich. Und gleichzeitig ist, glaube ich, die Frage, inwieweit da der Krieg eine Rolle spielt. Ich glaube, dass der Krieg eine Rolle spielt, ist klar, aber spielt er auch eine Rolle in so sozialpolitischen Fragen, zum Beispiel um die Preissteigerung? Und da, finde ich, muss man schon auch nochmal sagen, dass aktuell so der mediale Diskurs zum Beispiel auch, da geht es ja viel, viel mehr jetzt um Konzerngewinne, was eigentlich was ist, was uns auch von Anfang an wichtig war, immer zu benennen. Also diese Preissteigerung, natürlich haben die was mit dem Krieg zu tun und die sollen auch nicht komplett unabhängig davon betrachtet werden, aber es ist wichtig, die Konzerngewinne zu benennen und das auch ganz deutlich zu machen und zu sagen, ey, diese Preissteigerung, es liegt nicht nur an dem Krieg und an der Verknappung oder so. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Frage, ob das zusammengedacht werden muss und ob da der Krieg nochmal mehr Thema sein müsste, auch in Anbetracht dessen nochmal, muss man sich genauer angucken, weil das gar nicht mehr so doll, würde ich sagen, der zentrale Punkt in der Debatte um Preissteigerung ist. Ich beantworte deine Frage mit dem Krieg, aber ich will auch noch was zu den Armutsbetroffenen sagen und auch zu Stromsperren und dann auch ein bisschen zu unserer Perspektive, weil sonst, glaube ich, habe ich das noch nicht deutlich genug gemacht. Also das eine ist, dass wir auch in dem bei Genug ist Genug von Anfang an waren, ich bin armutsbetroffen, also es ist ja hauptsächlich eine Bewegung, die im Internet gestartet ist als Hashtag und hat trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, ist jetzt, sind nicht groß organisiert, aber du hast es ja auch schon angesprochen, das ist genau die Schwierigkeit liegt da drin, dass diejenigen, die am meisten ausgeschlossen sind von dem gesellschaftlichen Leben, natürlich es auch am schwierigsten haben, sich gesellschaftlich, also politisch zu organisieren. Und gleichzeitig hat die Linke das jahrelang offensichtlich versäumt. Ich bin armutsbetroffen, ist bei uns mit dabei und unser Konzept ist immer bei jeder Kundgebung, die wir haben, bei jeder, also wir nennen das Rallies, aber das ist eine Kundgebung, dass immer Betroffene sprechen und diejenigen, die streiken. Das heißt, es spricht eigentlich immer jemand von ich bin armutsbetroffen, es spricht immer jemand aus dem Betrieb, aus den Streiks, von der Krankenhausbewegung, von der Berliner Stadtreinigung. Es sprechen nie irgendwelche Funktionäre oder was sehr heilsam ist, dass auch keine Aktivistinnen, Funktionäre sprechen, also so die typischen Menschen, die auf der Bühne stehen, sondern wirklich die Betroffenen. Und das hatte bisher immer von der Stimmung her, haben alle gesagt, dass das was ist, was die Linke wieder lernen muss, sich gegenseitig nicht nur zuzuhören, sondern wirklich diesen Mut zuzusprechen von Arbeitskämpfen, die man gewinnen kann und von Armutsbetroffenen, die halt nicht nur darauf reduziert werden sozusagen, es geht eben nicht nur um das Bürgergeld, sondern die auch sagen, natürlich hilft es uns auch, wenn es höhere Löhne gibt. Wir können dann auch für ein höheres Bürgergeld streiten. Wir können dann auch insgesamt uns wieder als in einer gemeinsamen Bewegung verstehen, die nicht nur darauf aus ist, jetzt irgendwie sozusagen sich als Armutsbewegung zu verstehen. Und das haben diejenigen, und ich kann das jetzt, natürlich spreche ich jetzt auch nur für sie, weil sie sitzen ja nicht hier, immer als sehr befreiend wahrgenommen, Teil dieses Bündnisses zu sein und auch diese Stärke mitzuerleben. Und wir sagen dann gemeinsam eben, okay, wenn zum Beispiel in Hamburg war das bei der Rallye so, wenn halt jemand, wenn der Betriebsrat von Amazon spricht und danach die armutsbetroffene Rentnerin, dann ist das halt kein Widerspruch und wir stehen da halt zusammen. Und das finde ich erstmal total wichtig. Und das ist, glaube ich, einer der Gewinne von dem, was wir erreicht haben, ist, dass linke Aktivistinnen und Aktivisten mit Betriebsräten, und das sind wirklich eben auch so Leute bei den Gewerkschaften, die Bock haben auf Streik, die keinen Bock mehr haben auf diese ganzen von oben, die Gewerkschaften machen irgendwelche Kompromisse und nehmen dann die Einmalzahlung an, sondern es sind wirklich Leute, die keinen Bock mehr haben, die Erzwingungsstreiks wollen, die auch Streiks miteinander verbinden wollen, mit den Leuten von Ich bin armutsbetroffen. Und das finde ich erstmal so für sich genommen, glaube ich, den größten Gewinn von Genug ist genug, dass das funktioniert hat und dass wir die Leute zusammen auf eine Bühne bringen. Und deswegen kann ich euch auch nur einladen, morgen um 16 Uhr am Neptunbrunnen, Ich bin armutsbetroffen, die haben dann auch ihre Kundgebung jeden dritten Samstag in Berlin und da sehe ich auch relativ wenige Linke, wenn ich das mal so sagen darf. Insofern, da können auch immer gerne Menschen kommen, die freuen sich sehr. Also das zum einen und auch zu den Stromsperren, weil es ist tatsächlich so, dass es im Bürgergeld nicht enthalten ist. Das wissen viele nicht, das Energiegeld und das Stromgeld ist nicht enthalten. Es drohen sehr, sehr viele Stromsperren. Auch ein Verein, der auch bei uns beteiligt ist, sanktionsfrei, überweisen jeden Monat Zehntausende von Euro an Leute, die es halt nicht direkt bezahlen können, weil es Ärger mit dem Amt gibt. Also es gibt, glaube ich, total viele konkrete Hilfen, die man machen kann und so kommt man auch an die Leute. Also vielleicht auch an euch, macht man es mit sanktionsfrei zusammen, weil das ist halt, genau, also ich glaube, da geht es halt einerseits darum, konkrete Hilfen zu haben und gleichzeitig aber auch, wie kann man das politisieren und auf eine andere, höhere Ebene bringen, dass das halt nicht so einen karitativen Charakter nur hat, sondern dass man halt gleichzeitig sagen kann, okay, wir wehren uns auch dagegen ganz grundsätzlich. Und das sind so Ansätze, die ich sehe. Konkret jetzt zu der Demo am 25. Ich finde es, und das sage ich jetzt eher auch als Privatperson, weil ich glaube, als Bündnis sind so viele beteiligt, wir haben 40 Ortsgruppen, ich habe jetzt nicht mit jedem Einzelnen darüber gesprochen, wo die dazu stehen. Deswegen sage ich das jetzt als Privatperson. Ich habe mittlerweile keine Lust mehr darauf, dass öffentliche Intellektuelle oder irgendwelche anderen linksliberalen Figuren offene Briefe schreiben und sich dann darüber beschweren, aber keine Ahnung davon haben, wie man politisch Organisierung aufbaut oder Mobilisierung macht. Das heißt, ich unterstelle vielen von den Leuten, die das jetzt unterschrieben haben, von den Erstunterzeichnern, einige sind bestimmt respektable Personen, auch mit ihrem richtigen Anliegen, aber ich glaube nicht, dass sie es politisch unter Kontrolle kriegen. Und ich hoffe, ich habe Unrecht, aber ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, wie das laufen wird. Und ich finde es eigentlich richtig, dass es eine wirklich kluge, strategische, linke Friedensbewegung gibt. Ich glaube nicht, dass diese Demo mit dieser Figur dazu in der Lage ist. Wie gesagt, also ich hoffe, es straft mich Unrecht, aber ich glaube das nicht. Und ich glaube auch sozusagen von der gesamten Anlage dessen und jetzt auch dem, was Oskar Lafontaine gesagt hat, ich bin extrem skeptisch, habe ich ja schon gesagt. Und deswegen kann ich das, was wir jetzt aufgebaut haben, das, was ich eben erzählt habe von allen, von ich bin armutsbetroffen, ich werfe die jetzt nicht unter den Zug. Und ich bin da auch ein bisschen aufstehen geschädigt, sage ich mal ganz ehrlich. Ich werfe die Leute nicht unter den Zug und lasse sie zu so einer Wagenknecht-Demo mitlaufen und sage, ihr geht dahin und dann werden die wieder losgelassen und hier, jetzt macht, was ihr wollt. Und das würde ich nicht nochmal wieder machen, das ist wirklich eine Lernerfahrung daraus. Viele, viele Leute sind nach Aufstehen, haben aufgehört, Politik zu machen. Das waren gute Leute, das waren Leute, die zum ersten Mal Politik gemacht haben Und ich finde, da tragen wir eine gewisse Verantwortung, dass wir das so nicht mehr wieder wiederholen können. Und da bin ich deswegen wirklich, wirklich skeptisch. Und will auch nochmal sagen, um das jetzt positiv zu enden, das, was wir eigentlich machen und das, was wirklich, wo man sich auch das nicht so kleinreden lassen sollte, es sind wirklich jetzt Streiks. Bei der Post haben wir es gerade 60.000 Leute, die bei der Post beschäftigt sind, haben gerade eine Tarifauseinandersetzung, es könnte zum Erzwingungsstreik kommen. Das ist schon Jahre nicht mehr passiert. Es geht um 15%, also sozusagen mehr als Inflation. Also es ist wirklich eine Ansage. Im öffentlichen Dienst die 10,5%. Insgesamt streiken in den nächsten Monaten, wenn man alles zusammennimmt, Bahnstreik, also wenn es dazu Streiks kommt, aber drücken wir die Daumen, Bahn, Post, öffentliche Daseinsvorsorge, öffentlicher Dienst und auch im Handel streiken 10 Millionen Menschen in Deutschland. 10 Millionen Menschen sind in den nächsten Monaten in einem Arbeitskampf. So. Und das sind einfach Leute, die wir offensichtlich auch schon lange nicht mehr erreicht haben, aber wo man trotzdem sagen kann, okay, die kämpfen doch alle um das gleiche Inflationsausgleich und dafür kämpfen wir gemeinsam. Und das ist einfach was unsere Aufgabe ist, auch das zu politisieren und auch dazu zu zeigen, okay, es gibt was zu gewinnen auch da drin und wir machen diesen Arbeitskampf. Ich weiß nicht, ob es ein Generalstreik werden könnte wie in Frankreich, ich gehe mal nicht davon aus, aber trotzdem, es gibt eine gewisse Lernerfahrung auch da. Es fallen jetzt viele Streiks zusammen und ich persönlich setze sehr, sehr große Hoffnung darauf, dass man das nutzen kann als einen tatsächlichen Machthebel einerseits und zweitens, dass es sich wirklich auch als eine Möglichkeit ergibt, nicht nur die klassische Mobilisierung zu machen, ihr habt es am Anfang gesagt, die Demo, die halt keinen Unterschied macht, wo man am Ende nicht mehr so ganz genau weiß, ob das jetzt was gebracht hat, sondern dass wir wirklich versuchen, strategisch diese bestimmten Bereiche sozusagen, das ist alles öffentliche Daseinsvorsorge, das bringen wir zusammen. Und wenn wir das schaffen, auch noch diejenigen, die von Armut betroffen sind, mit da reinzunehmen und dieses Löhne fordern und Armut nicht gegeneinander auszuspielen, ich glaube, dann haben wir schon wirklich sehr, sehr viel geschafft, was Linke lange nicht mehr gemacht haben. Das ist unser strategisches Ziel von Anfang gewesen und ich werde das weiter verfolgen. Also wenn ich das alles so höre, dann bin ich überhaupt nicht mehr so pessimistisch wie nach deinem Beitrag, weil wenn ich das dann höre, dann denke ich mir, ja, läuft doch, alles ist doch gut, alle machen etwas, alle versuchen natürlich auch eine Basisorganisierung hinzukriegen und auch eine Politisierung dieser einzelnen Protestbewegungen. Da möchte ich einfach jetzt mal auch was ganz Versöhnliches sagen, alles, was wir machen, wird wahrscheinlich nicht die große Revolution hervorbringen. Und da würde ich auch nochmal Lenin zitieren, der Anfang 1917 im Januar noch gesagt hat, wir Älteren werden die Revolution nicht erleben. Und ich würde an dieser Stelle einfach auch sagen, guck mal, was wir machen, wir üben Zusammenarbeit. Ja, wir werden vielleicht in den nächsten Jahren Situationen erleben, in denen die Verhältnisse ins Rutschen geraten. Wir haben in den letzten 3 bis 4 Jahren Ereignisse gehabt, die wir uns vor 10 Jahren vielleicht nicht hätten vorstellen können. Also werden vielleicht auch andere Sachen passieren. Vielleicht werden sie auch nicht passieren. Ja, wir sind keine Kaffeesatzleser, aber in dem Fall, in dem die Dinge ins Rutschen geraten, ist es gut, wenn wir uns kennen. Und dann ist es gut, wenn wir zusammengearbeitet haben und dann ist es auch gut, wenn wir heute Abend mal zusammengesessen haben und darüber geredet haben. Und das würde ich wirklich gerne als was Versöhnliches mitnehmen aus diesem Gespräch. Und unser Ansatz wird natürlich sein, dass wir die Kriegs- und die soziale Frage miteinander verschränken, weil wir diesen Krieg als ein Symptom des weltweiten kapitalistischen Niedergangs begreifen. Ja, er ist ein Krisenphänomen in diesem kapitalistischen System, das sich im Endstadium befindet und auch da von mir aus im Fäulnisstadium oder sonst irgendwas. Wir sehen das einfach in einer Abfolge von weltweiten Krisenphänomenen und das ist etwas, das müssen wir miteinander verbinden. Es ist ein permanenter Angriff auf unser Leben, auf unsere Rente als Arbeitszeitverdichtung, als Digitalisierung. Ein Angriff auf unsere Ersparnisse. Es gibt den Niedriglohnsektor. Diese Angriffe laufen die ganze Zeit. Sie laufen bei Krieg und Krise einfach noch viel, viel besser. Ja? Und deshalb, auch das gehört zur Politisierung dazu. Wir machen Angebote, wir sind da, wir scheitern, wir versuchen es neu. Was anderes können wir nicht machen. Naja gut, also ein bisschen Optimismus kann ich natürlich auch hier mit reinbringen, wenn es denn sein muss. Es mag ja sein, dass es wirklich auch eine Altersfrage ist. Es ist natürlich was anderes da, ob ich mit über 60 und 40 Jahre linksradikaler Erfahrung mit jemandem zusammensitze, die seit 5 Jahren vielleicht aufgrund des jugendlichen Alters ihre oder seine Erfahrung gemacht hat. Natürlich hört sich das immer blöd an, wenn dann jemand Älteres sagt, naja, das haben wir auch schon gemacht, na, das hat auch nichts gebracht und sowas. Das klingt immer doof, das weiß ich auch. Aber es gibt einen Punkt, den finde ich total wichtig. Ich habe bestimmt 2 Generationen von Autonomen in Frankfurt erlebt, die sind alle weg. Die sind nicht mehr da und die sind nicht nach Berlin gegangen oder sowas, sondern sie sind aus der politischen Arbeit ausgestiegen. Und dann denke ich immer, was ist denn der Grund, wenn ich so radikal eigentlich auch in der Praxis gewesen bin und dann mit den Jahren plötzlich eine Kleinfamilie, das war ein Sponti, das war kein Autonomer, also ein kleiner Unterschied. Also das muss man doch einfach mal sich vor Augen führen, dass das vielleicht damit zusammenhängt. Und in so einer ähnlichen Situation fühle ich mich auch, dass ich sage, also dieses Klein-Klein und dieses immer wieder neu aufbauen und immer wieder zu glauben, man könnte sehr, sehr viele Leute mobilisieren, das jetzt ist die Frage, jetzt haben wir Occupy, dann hatten wir Blockupy gehabt, dann hatten wir die Hausbesetzung, dann hatten wir dies und jenes und das läuft alles an einem vorbei und man hat auch erfolgreich seine Kämpfe durchgeführt, hat gute Analysen gehabt und trotzdem stehen wir da in dem alten System des Kapitalismus und kommen da nicht raus und schaffen es nicht, den Bruch zum Kapitalismus zu schaffen. Das macht mir zu schaffen. Und so beurteile ich natürlich auch bestimmte Gruppierungen oder Neuzusammensetzungen von politischen Gruppen, wo ich sehen will, wo ist eigentlich der Zusammenhang zwischen dem, was ich kurzfristig erreichen kann und dem, was ich eigentlich langfristig vorhabe. Und da fällt mir eben auf, dass zum einen es oftmals überhaupt keine Forderungen in diesen Bündnissen zu finden sind, die jetzt über so eine leichte materielle Verbesserung hinausgehen. Und dass ich mir immer die Frage stelle, wenn jemand schreibt, es muss umverteilt werden von oben nach unten, was heißt das eigentlich? Und ich bin sicher, wenn wir jeder Einzelne von euch anfangen würden, mit hier gemeinsam zu diskutieren, was jeder sich darunter vorstellt, dass wir bestimmt 10 bis 20 verschiedene Meinungen dazu finden würden, was das eigentlich bedeutet. Und wie kann man damit so eine Forderung, kann man doch überhaupt nicht mobilisieren, meines Erachtens. Also müsste man nicht mal grundsätzlicher überlegen, dass wenn ich auch in so einer Kampagne, die jetzt nicht die Massen erreicht, ob wenn ich jetzt einfach nur schreibe, ich will den Regelsatz erhöhen, was ja vollkommen okay und richtig für den Personenkreis ist, der vom Regelsatz lebt. Aber was bedeutet das denn, selbst wenn ich das erreichen würde? Ist das eine bessere Sozialpolitik? Ist das ein besserer Sozialstaat? Und sind die Gelder, die dafür verwandt werden, nicht genauso auch ausbeuterische Gelder gewesen? Und muss das nicht mit etwas verbunden werden, was wirklich den Bruch zu dem Gesellschaftssystem auch herstellt? Also sowas finde ich total wichtig, dass es auch mitdiskutiert wird. Und ich glaube, dass es auch bei armen Leuten durchaus ankommt und dass das durchaus auch eine Bedeutung hat, dass solche Diskussionen geführt werden, dass man es auch nach außen vertritt. Und ich bin armutsbetroffen, das ist eine tolle Sache, aber das ist Twitter. Das ist Twitter und der Versuch, die in den Personenkreis auf die Straße zu bringen, ist genauso gescheitert, wie wir oft mit unseren Erwerbslosengruppen auch gescheitert sind, als wir versucht haben, da mehr zusammenzubringen, um Arbeitsämter oder sonst irgendwas zu besetzen. Also ich will jetzt nicht sagen, gar nichts mehr machen, das ist ja Quatsch, ne? Wobei ich schon glaube, dass die eine oder andere Gruppe sich auflösen sollte, weil sie tatsächlich keinen besonderen Wert darstellt, um mobilisierend zu wirken. Ja, ich sage natürlich nicht, welche Gruppe das wäre. Nur ich glaube, dass es so ein bisschen ähnlich ist, wie wir das mit unseren Erfahrungen in der Erwerbslosenbewegung gemacht haben. Eine ganze Zeit ist nichts passiert, obwohl wir uns abgestrampelt haben, ganz tolle Analysen gemacht haben, total gute Forderungen aufgestellt haben. Und dann gab es auf einmal so diese Zeitspanne 98 bis 2004, wo sehr, sehr viel gelaufen ist und seit 2004 wieder viel, viel weniger oder bis gar nichts mehr läuft. Und ich glaube, dass man einfach da von den Erfahrungen her sehen muss, dass wir zum einen vorbereitet sein müssen, das finde ich vollkommen richtig, ne? Vorbereitung heißt natürlich nicht aufgeben, sondern gucken, die Augen offen halten, aber dass wir zum Zweiten jetzt nicht von Action zu Action wieder springen, wie ich das teilweise hier wieder am Tisch gehört habe, dann müssen wir da wieder, ist schon wieder eine Demo und dann müssen wir da wieder aufrufen und dann muss wieder der kommen und die was sagen. Das glaube ich, das zermürbt und führt zu einer Erschöpfung des Personenkreises, der sich auch gerne mobilisieren lässt. Also neben dem vorbereitet zu sein, glaube ich, ist der zweite Punkt, vielleicht mal wieder sowas wie einen Ratschlag zu machen. Das hört sich zwar wieder sehr theoretisch an, aber einfach mal sagen, okay, jetzt mal Stopp. Gucken wir doch mal, was haben wir eigentlich gemacht in den letzten 2 Jahren? Was ist da scheiße gelaufen und wie könnte es besser laufen? Also nicht die Praxis lassen, aber trotzdem mit der Praxis auch grundlegendere Dinge, die etwas mit Bruch zum Kapitalismus führen könnten, das zusammenzubringen. Danke. Ihr hörtet einen Mitschnitt einer Veranstaltung von Teilhabe e.V., die fand statt am 17. Februar 2023 im Kreuzberger Mehringhof. Und wer mehr über Teilhabe e.V. wissen möchte, geht auf die Webseite teilhabe-berlin.de. Die Sendung ist zu Ende. Ich verabschiede mich. Tschüss.